Abschnitt 3 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heise. Das Märchen vom Herzblut. Anfang. Es war einmal ein junger Mensch. Wenn den die Leute fragten, was er einmal werden wolle, so antwortete er, ohne sich zu besinnen, ein Dichter. So hatte er schon als Knabe gesprochen, da er erst ein paar Jahre in die Schule gegangen war, Gesangbuchlieder auswendig gelernt und aus seinem Lesebüchlein gellerische Fabeln aufgesagt hatte. Damals lachten die Leute und fanden es artig, dass Hans Lutz, so hieß der junge Schüler, allerlei Reime verfasste und zu Geburtstagen und Neujahr seinen Eltern in Versen Glück wünschte. Als er aber das 20. Jahr erreicht hatte und immer noch auf die Frage, welchen Beruf er sich erwählt habe, nichts anderes zu erwidern wusste als, er wolle ein Dichter werden, schien seinem lieben Vater die Sache außer Spaß und er erklärte dem Hänschen, der nun schon ein großer Hans geworden war, das Dichten sei eine brotlose Kunst, bei der schon die trefflichsten Leute verhungert seien. Hierauf erwiderte der Sohn mit einem seltsamen Feuer in seinen Augen, es stehe ja geschrieben, der Mensch lebe nicht vom Brot allein, und was er sonst zum Leben brauche, werde ihm der liebe Gott ja wohl zukommen lassen, der ja auch die Lilien auf dem Felde kleide, so dass sie lustig fortblühten und so lieblichen Duft aushauchten, als ob es die schönsten Gedichte wären. In solchen aberwitzigen Gedanken bestärkte ihn ein Jugendfreund, der sich schon in frühen Jahren zu ihm gefunden und seitdem immer treue Kameradschaft mit ihm gehalten hatte. Es war das ein munterer Geselle, von dessen Herkunft und Sippschaft man nichts Sicheres wusste, auch nicht, wo er wohnte und wovon er seinen Unterhalt gewann. Nur seinen Namen, Phantasus, hatte er dem Freunde vertraut. Zwar besuchte er die Schule nicht, schien aber von allem Wissenswürdigen seinen Teil genascht zu haben und war ein so witziger Geselle, dass er, was er nicht wusste, sich zusammenträumte. Der war nun dem jungen Dichter ein unzertrennlicher Gefährte, außer in den Schulstunden, obwohl die Eltern diesen Umgang, der ihren Sohn in seinen törichten Schwärmereien bestärkte, sehr ungern sahen und nur duldeten, weil der Jüngling erklärte, es werde sein Tod sein, wenn er von diesem Freunde sich trennen sollte. So mussten sie es erlauben, dass dieser Phantasis ihren Hans auf langen Spaziergängen begleitete, sogar neben ihm saß, wenn er seine lateinischen Exerzitien und mathematischen Aufgaben machte, die dadurch nicht eben besser wurden, und manche Nacht in einem Bette mit ihm schlief. Niemand erfuhr, was die beiden miteinander zu plaudern hatten, nur dass sie zuweilen lachten, zuweilen traurige Mienen machten, war ihnen anzusehen. Das Schlimmste war, dass Phantasis seinem Freund in der üblen Gewohnheit Verse zu machen bestärkte, ihm auch allerlei Geschichten erzählte, die jener dann in Reime brachte, und wenn sie irgendwo hinkamen, wo sich junge Mädchen befanden, ihm zuraunte, die oder die sei die hübscheste und wohl wert, von ihm angesungen zu werden. Dies vergnügliche Leben hatte nun die längste Zeit gedauert, da tat der Vater einen Machtspruch und bestand darauf, dass sein Hans auf der großen rheinischen Hochschule sich einem richtigen Brotstudium widmen sollte. Er dachte ihn auf diese Art zugleich von dem gefährlichen Freunde zu trennen und die poetischen Mücken zu verscheuchen, die ihm dermaßen im Hirn summten, dass kein vernünftiger Gedanke darin aufkommen konnte. Hierin aber hatte er sich getäuscht. Denn da Junker Phantasis frei war wie der Vogel in der Luft, hinderte ihn nichts, seinem Freunde nachzufliegen und ihm dort, wo er ohne jede Aufsicht war, noch ungebundener zur Seite zu bleiben als bisher. Obwohl nun aber der junge, fahrende Schüler die schönste Freiheit hatte, es mit dem Brotstudium nicht allzu ernst zu nehmen und der fantastische Freund bei Tag und Nacht ihm Gesellschaft leisten konnte, wollte es doch mit dem Dichterwerden nicht so recht vorwärts gehen. Das Büchlein zwar, in das er seine Verse schrieb, erhielt einen beträchtlichen Zuwachs, da an blondem Wein und braunen Mädchen in Stadt und Umgegend kein Mangel war. Aber eine innere Stimme raunte dem jungen Dichter zu, mit all diesem Singsang sei noch nichts Erhebliches geleistet, und der Ruhm bei Mit- und Nachwelt, um den es ihm zu tun war, werde so im Spazierengehen nicht zu erlangen sein. Also steckte er eines Tages, was er von seinen poetischen Erstlingen für besonders gelungen ansah, zu sich und trug es zu einem gelehrten alten Literaturprofessor hin, ihn bescheidentlich um sein Urteil bittend. Der empfing den schüchternen Jüngling ganz freundlich, blätterte in den dicken Heften, las hin und wieder ein Gedicht oder eine Seite aus dem Trauerspiel Konradin der letzte hohen Staufe, und nach manchem Hm und Hem, das dem harrenden Scholaren das Blut ins Gesicht trieb, erklärte er ihm, die Sächlein seien ganz hoffnungsvolle Talentproben, alle aber noch so grün und unerheblich, dass er dringend rate, sie doch ja vor Druck zu bewahren. Er müsse, wenn er was Rechtes schaffen wolle, sich vor allem des leeren Fantasiegeflunkers enthalten, ins volle Menschenleben hineingreifen oder sich einen schon hinlänglich präparierten Stoff suchen, ihn mit Fleiß und Liebe zu bearbeiten. Hiermit entließ er den ziemlich verdutzten Musenjünger, indem er ihn noch unter der Tür seines Wohlwollens versicherte. Hans aber trug seine poetische Habe sehr niedergeschlagen nach Hause, warf das ganze Bündel in den Ofen, in dem gerade, da es schon stark herbstete, ein helles Feuer brannte, und ließ sich mit einem schweren Seufzer auf das Bett sinken, da er im Tristram Shandy gelesen hatte, jeden Kummer könne der Mensch in der horizontalen Lage am besten überwinden. So fand ihn sein Freund, der indessen ein Bad im Rhein genommen hatte. »Siehst du nun wohl«, rief er, nachdem der junge Poet ihm das Urteil des Professors mitgeteilt hatte, »siehst du, wie recht ich hatte, dich vor diesen alten Pedanten zu wahren, die nichts können, als mit der Schere ihrer grämlichen Vorurteile einem munteren Talent die Flügel beschneiden, ins volle Menschenleben greifen, als hätten wir zwei nicht schon genug Mädchen geküsst und tolle Suiten gemacht. Und was sollen das für Stoffe sein, die du hinlänglich präpariert bearbeiten müsstest? Habe ich dir nicht die schönsten Schnaken und Schnurren aus der Luft gegriffen und kann dir noch tausend Abenteuer erfinden, eines immer wundersamer als das andere? Aber ich sehe schon, mein Rat gilt dir nicht mehr. Unsere Freundschaft hat sich etwas abgekühlt. Nun so tue, was dieser weise Meister dir geraten hat. Es ist gerade Jahrmarkt und Kirchweih in der Stadt. Da kannst du das sogenannte Menschenleben im schönsten Flor finden. Was die Stoffe betrifft, musst du dir freilich auch darin selber helfen. Auf alten Plunder- und Trödlerware verstehe ich mich nicht. Er wandte ihm schmollend den Rücken und rief ihm nicht einmal ein Ade nach, als Hans sich aufmachte, seinem Rat zu folgen. Auf einer Wiese vorm Tor der Stadt waren die Buden und Zelte des Jahrmarkts aufgeschlagen und ein buntes Gewimmel von Stadtleuten und Landvolk trieb sich in den breiten Gassen dazwischen herum. Der junge Dichter gab sich die beste Mühe, etwas Poetisches unter den Gaffenden, Schwatzenden und Feilschenden zu entdecken, fand aber nur, was er auch sonst alle Tage gesehen hatte. An einem Glückshafen blieb er stehen und beobachtete die Hoffnungen und Begierden, mit denen die Bauernbuben und Dirnen in den Lostopf griffen, die meisten um eine Niete zu ziehen, die Glücklicheren um einen Gewinst heimzutragen, der ihnen unnütz war. Er selbst gewann auf den ersten Griff einen blanken, zinnernen Löffel. »Wenn es nun Brei regnet«, sagte er tiefsinnig vor sich hin, indem er ihn in die Tasche steckte, »so fehlt mir wenigstens nicht der Löffel.« Ein paar hübsche junge Mädchen, die untergefasst, verstohlen miteinander flüsternd an ihm vorbeistrichen, warfen ihm einen aufmunternden Blick zu. Er folgte ihnen und fing einen kleinen, galanten Diskurs mit ihnen an. Als sie aber ziemlich freche und einfältige Antworten gaben, machte er sich bald wieder von ihnen los, worauf sie ihm ein schnödes Hohnwort nachriefen. Aus einer Trinkbude rief ihn ein Rudel bekannter Studenten an. Er entschuldigte sich aber, dass er sich nicht zu ihnen setzen könne wegen eines wichtigen Ganges. Was hätte er dort erfahren können, das er nicht längst schon wusste? So ging er in misströstlichen Betrachtungen weiter und sagte sich, hier betrage sich die liebe Menschlichkeit so höchst prosaisch, dass für einen Poeten, der aus der Wirklichkeit schöpfen wolle, nichts zu holen sei. Er bereute schon, sich mit Freund Phantasis überworfen zu haben. Seine erste Liebe, bei der jener ihm so hübsche Gedanken eingegeben, war doch was anderes als die Gunst dieser albernen Grasaffen, und andere aufregende und doch anständige Abenteuer ließen sich hier im Marktgewühl schwerlich erjagen. So war er an das Ende der Budenstadt gelangt und dachte schon daran, für einmal den Griff ins volle Menschenleben aufzugeben. Als er etwas abseits unter einigen hohen Weidenbäumen eine Bude erblickte, auf deren Schild in Goldbuchstaben geschrieben stand: Stoffhandlung. Das Wort fesselte ihn, obwohl er nichts weniger als ein Lager solcher Stoffe dahinter vermutete, wie der alte Professor sie ihm gewünscht hatte. Vor der halboffenen Tür des ganz verbitterten Bretterhäuschens saß ein uraltes Weib, das eifrig an einem großen Gestrick mit langen hölzernen Nadeln arbeitete. »Was strickt ihr da, Mütterchen?« fragte der junge Dichter und blieb bei ihr stehen. Die Alte blickte mit Augen, die seltsam leuchteten, zu ihm auf. »Nichts für euch, junger Herr«, sagte sie. »Ich stricke einen Romanstoff für Familienblätter aus weißer Lammwolle. Die Figuren werden danach mit bunten Lappen aufgenäht. Aber drinnen im Laden habe ich die rarsten Stoffe, wie sie für die besten Dichter taugen. Ich sehe es euch an, auch ihr gehört zu dieser Gilde. Wenn ihr meine Ware sehen wollt, hoffnungsvollen jungen Leuten gebe ich sie zu herabgesetzten Preisen.« Damit rollte sie ihr Gestrick zusammen und stand von dem niederen Bänkchen auf, ihm voranzugehen. »Woran habt ihr erkannt, dass ich auch dichte?« fragte der Jüngling. »Ha, weil ihr mehr in die Luft starrt als auf die Erde und über den Strohhalm dort gestolpert seid. Aber nun tretet ein und sagt, ob ich geprahlt habe. Hier haben schon ganz andere Leute Mund und Nase aufgesperrt und mir ihre Kundschaft zugetragen.« In der Tat sah es im Innern der Bude so bunt und schimmernd aus, wie man's von außen nicht vermutet hätte. Die seltensten Stoffe von feinstem Gewebe, Seiden und Samten mit eingestickten Figuren und alten Sinnsprüchen hingen an den vier Wänden herum, dass einem die Wahl wehtun konnte. Das Weibchen weidete sich eine Weile an dem Starren und Staunen des Jünglings. »Was für ein Zeug wünscht ihr, mein Sohn?« fragte sie endlich. »Da sind uralte ägyptische Muster, die sind seit einiger Zeit wieder in die Mode gekommen. Daneben altgriechische und römische werden weniger mehr begehrt. Auch nach den mittelalterlichen ist nicht mehr so viel Nachfrage wie noch vor 30, 40 Jahren. Die allerneuesten möchte ich euch nicht empfehlen. Die sind nicht eben sauber, sondern werden gerade wegen ihrer Schmutzfarben gesucht von sonderbaren Schwärmern. Überhaupt aber müsst ihr mir zunächst erklären, welche Gattung ihr wünscht. Ich habe eine Menge historisch gut Beglaubigte, andere, die nur von Chroniken und Novellenbüchern verbürgt sind.« »Nein«, sagte der Jüngling, »ich will nichts Historisches. Mein Konradin liegt mir noch in den Gliedern. Wenn ihr einen recht soliden Stoff hättet für ein leidenschaftliches Trauerspiel mit viel Liebe, Mord und Totschlag und dazwischen eine Menge holder Gefühle, der wäre mir der Liebste, so etwas wie Romeo und Julie von Shakespeare.« Bei diesem Namen nickte die Alte mit einem eigenen Zwinkern ihrer hellen Augen still vor sich hin. »Den habe ich gut gekannt«, sagte sie, »er war einer meiner besten Kunden. Ein sehr lieber Herr, der sich immer freundlich nach meinem Befinden erkundigte. Ich muss lachen, wenn ich jetzt höre, er sei gar nicht er selbst gewesen, sondern ein vornehmer Herr und großer Gelehrter. Dass er viel studiert hat, bezweifle ich, aber auf Stoffe verstand er sich wie wenige. Und es war ein Vergnügen, ein Geschäft mit ihm zu machen, weil er aus allem, was er mir abkaufte, was Rechtes zu machen wusste. Während so mancher andere hochmütige Herr die schönsten Stoffe jämmerlich verschneidet. Nun, da ihr ihn auch verehrt, da habe ich gerade noch einen schönen Rest von einer Sorte, die auch der Herr Shakespeare besonders liebte. Es ist alter italienischer Goldbrokat. Die Motten sind nicht hineingekommen, nur von Staub und Sonne ist er ein bisschen abgeblasst. Darauf kommt es aber nicht an, das sind hernach die dauerhaftesten.« Sie nahm ein altes, gelbliches Stück Zeug vom Nagel und hielt es ausgebreitet gegen das kleine Fenster. »Ist es nicht ein Prachtstück?« sagte sie, indem sie es schüttelte, dass ein leichtes Staubwölkchen daraus aufwallte. »Die Goldfäden sind ein bisschen rostig geworden, aber die Zeichnung noch ganz wohl erhalten. Wenn sie euch nicht deutlich genug ist, braucht ihr nur ein paar Tropfen Herzblut daran zu spritzen und sogleich wird jede Figur in ihren frischen, natürlichen Farben euch entgegenglänzen. Freund Hans hätte gern gestanden, dass er in dem alten Gobelinrest nicht viel mehr erkannte als ein verschossenes Arabeskenmuster, aus welchen einige verblichene Püppchen aufzutauchen schienen. Er wollte doch aber nicht verraten, wie schlecht es um seine Kennerschaft stand und die Autorität des großen Dichters, der diese Sorte bevorzugt hatte, schüchterte ihn vollends ein. Also fragte er nur etwas beklommen nach dem Preise. Ob die Rarität auch nicht für seinen bescheidenen Studentenwechsel unerschwinglich sei. Ihr braucht sie mir gar nicht gleich zu bezahlen, versetzte das alte Weibchen, während sie den kostbaren Stoff zusammenrollte und in ein großes Zeitungsblatt verpackte. Anfängern gegenüber bin ich immer kulant. Wenn ihr mich fernerhin mit eurer Kundschaft beehrt, werde ich schon sehen, zu meinem Schaden zu kommen. Damit schob sie das Paketchen dem jungen Dichter unter den Arm, begleitete ihn hinaus und als er sich langsam entfernend noch einmal nach ihrer Hütte umblickte, saß sie schon wieder auf dem Bänkchen und regte eifrig die langen Nadeln an ihrem Gestrick. Zu Hause angelangt, fand er den Freund am Fenster sitzend und blaue Wölkchen aus seiner kurzen Pfeife hinausblasend, die allerlei Figuren bildeten, eine Weile im Winde schwankten und dann zerflatterten. »Nun, junges Genie«, rief ihm Phantasus entgegen, »hast du den wahren Weg zum ewigen Ruhm entdeckt? Oder den Lorbeerkranz, wohl gar schon fix und fertig, auf dem Jahrmarkt erhandelt? Lass sehen, was du eingeheimst hast.« Er sprang auf, nahm dem anderen die Rolle weg und wickelte sie auf. »Weiter nichts als diesen alten Fetzen«, rief er und wollte den Stoff in den Winkel schleudern. Der junge Poet aber fiel ihm in den Arm. »Sachte«, brummte er, »erst wollen wir ihn in Augenschein nehmen.« Damit breitete er ihn sorgfältig auf dem Tische aus, indem er dem Freund erzählte, wie er dazu gekommen war. Der, als er hörte, er sei von der Sorte, die der große Dichter bevorzugt hatte, war ganz still geworden, beugte sich über den Tisch und stierte auf das verblichene Prunkstück. Nach einer Weile brach er in ein helles Gelächter aus. »Da hast du dich schön anführen lassen. Teures Kind«, rief er, »ich habe doch gute Augen, aber wenn ich auf diesem alten Lumpen etwas anderes sehe als krause Schnörkel, ein paar Arme und Beine und verdrehte Köpfe dazwischen, will ich Hans heißen.« »Auch ich«, sagte sehr kleinlaut jener, der wirklich so hieß, »kann aus diesem Stoff nicht klug werden.« »Aber das alte Handelsweibchen hat gesagt, ich brauche ihn nur mit ein paar Tropfen Herzblut zu netzen, so würden alle Linien deutlich hervortreten und die Farben frisch zu leuchten anfangen.« »Und du wolltest die Tollheit begehen auf das Wort einer verschmitzten Hexe hin, die einen Ladenhüter an den Mann bringen wollte, einen Aderlass zu riskieren? Nun, das ist Geschmackssache. Ich aber als dein Freund kann dir nur raten, den Plunder in denselben Ofen zu stecken, in dem du heute Morgen deine Jugendsünden verbrannt hast.« Damit wandte er ihm den Rücken und fuhr in seinem lustigen Spiel mit der dampfenden Pfeife fort. Der gute Junge, den es nicht wenig verdroß, zum Schaden auch noch den Spott zu erfahren, sagte kein Wort mehr, beschloss aber im Stillen, morgenden Tages seinen Kauf bei der alten Stoffhändlerin zurückzubringen und zu verlangen, dass sie ihn gegen einen anderen, besser erhaltenen umtauschte, wenn sie ihren Kredit bei jungen und alten Dichtern nicht verlieren wollte. Als er aber am anderen Tage sich wieder nach ihrer Bude aufmachte, hatte er doch nicht den Mut, sogleich seinen Kauf wieder einzupacken, da er den Versuch mit dem Herzblut noch nicht gemacht hatte. Er ließ den Stoff also zu Hause, um zunächst mit der Alten darüber zu verhandeln, ob das Blut gerade vom Herzen kommen müsse oder ob es genüge, wenn er sich den Finger schnitte. So schlenderte er nachdenklich durch die Budenstadt, war aber sehr erstaunt, als er an ihrem Ende die Stoffhandlung nicht mehr erblickte. Auf seine Erkundigung bei den benachbarten Händlern wollte niemand ein altes Mütterchen, wie er es beschrieb, und ihre Hütte gesehen haben. Nun glaubte er sich erst recht angeführt und das Opfer eines schlauen Schwindelgeschäfts zu sein und schämte sich gewaltig, seinem Stubenburschen wieder vor die Augen zu treten. Indem er so darüber nachsann, wo er die Zeit hinbringen könnte, bis er sicher wäre, Phantasis schlafend in seinem Bett zu finden, hörte er von der anderen Seite der Marktwiese nahe am Fluss ein Trompetengeschmetter, das zum Eintritt in eine große Reiterbude einlud. Er fühlte zwar nicht die geringste Lust, Pferde herumlaufen zu sehen und alberne Clownspäße zu hören, ging aber doch nach dem runden Bretterbau, dem heute, da gerade Sonntag war, ein dichtes Menschengewühl zuströmte. Die unteren Plätze waren schon alle besetzt. Er fand nur einen Sitz in einer letzten, noch freien Loge, wo er sich missmutig niederließ und gedankenlos auf den dunklen Krautacker von Menschenköpfen hinabsah. Die schrille Blechmusik betäubte ihn, und an den ersten Stücken des langen Programms fand er so wenig Gefallen, dass er schon im Begriff war, sich wieder davon zu machen, als ein Trompetentusch eine Glanznummer ankündigte. Das Auftreten der weltberühmten Fee Delibab, der ersten Äquiprillistin und Schulreiterin der alten und neuen Welt. Sogleich öffnete sich die Schranke, zu deren Seiten ein Häuflein Offiziere sich aufgestellt hatte, und an der Hand eines rotbefrackten Stallmeisters erschien ein Mädchen, das mit einem schallenden Händeklatschen von der militärischen Verehrergarde begrüßt wurde. In diese Huldigung stimmte das laute Herzklopfen des jungen Dichters mit ein, denn wirklich war es eine Erscheinung, die ihren überschwänglichen Namen mit allem Rechte trug. Ein schlank und doch kräftig gegliedertes Fräulein, ganz in ein silbern schimmerndes Trikot gekleidet, die volle Brust von einem blau-atlassenen Mieder umspannt, um die Hüften bis zu den Knien hinab ein weit bauschiges Röckchen von derselben Farbe mit Sternen übersät. Das Bezauberndste an ihr war aber der kleine Kopf, das längliche, blasse Gesichtchen, ungeschminkt, aus dem zwei tiefschwarze Augen vorglänzten, alles umrahmt von einer wilden Flut dunkler Haare, die über der niederen Stirn von einem schmalen Goldreif gebändigt war, dann aber frei bis über die Hüften herabwallte. Mit einem flüchtigen Lächeln dankte sie, sich rechts und links verneigend ihren Verehrern, griff dem starken Isabellfarbenen Pferde, das ihr nachgeführt wurde, in die dichte Mähne und lief dann eine Strecke weit neben ihm her, während das Tier, die rosenroten Nüstern blähend, von der wiederanhebenden Musik und den Hieben ihrer Reitpeitsche befeuert, im Kreise herum zu galoppieren begann. Auf einmal hatte sie sich hinaufgeschwungen und wiegte sich, die Arme über der Brust gekreuzt, frei auf der weichen Decke sitzend, eine Weile nach dem Takt der Tanzweise, indem sie ihre funkelnden Augen gleichgültig über die Menge schweifen ließ. Der Jüngling in der einsamen Loge droben folgte jeder ihrer Bewegungen in atemloser Verzückung. Sie erschien ihm wie ein Geschöpf aus einer anderen Welt, und es hätte ihn nicht in Erstaunen gesetzt, wenn ihr plötzlich an dem schlanken Rücken Flügel gewachsen wären und sie durch die Lücke des Leinwanddaches in den freien Himmel hinausgetragen hätten. Die Lampen an den Pfeilern ringsum warfen spielende Lichter über die geschmeidige Gestalt und erhellten auch das reizende Gesicht hinlänglich, so dass er deutlich einen finsteren Zug an ihrem streng geschlossenen Munde bemerken konnte und ein zorniges Blitzen der Augen, wenn ihr galoppierendes Pferd von ihrem wilden Zuruf gespornt einen ungeschickten Sprung machte. Im Rasender jagte sie im Kreise herum, sprang durch die vorgehaltenen Reifen, sauste durch die mit Seidenpapier bespannten Ringe. Die Haare flogen ihr wie ein schwarzer, sturmgepeitschter Mantel nach, so dass ihr weißer Nacken darunter vorschimmerte. Ein Taumel ergriff das sämtliche Publikum bei den sinnverwirrenden Wirbeltanz, bis plötzlich, mitten im tollsten Jagen, die wilde Jägerin vom Pferde glitt, ohne eine Spur von Erregung sich nach allen Seiten verneigte und blitzschnell mit ein paar leichten Sprüngen durch die Schranke verschwand. Der Beifallssturm, der ihr nachbrauste, rief sie noch einmal zurück. Aus einigen der oberen Logen fielen Kränze und Blumensträuße zu ihr hinab, von denen sie nur einen einzigen aufhob, ihn an die Brust drückte und mit einem bezaubernden Lächeln sich verneigend mit hinwegnahm. Der übrige bunte Kram wurde ihr von einem der Bajazzi unter lächerlichen Gebärden nachgetragen. Der junge Zuschauer droben, der sich die Hände zerklatscht hatte, war tief beschämt, dass er keine Blume ihr hatte zuwerfen können. Wie in einem seligen Rausch verließ er seinen Platz, um für ihr Wiederauftreten besser versorgt zu sein. Die Händlerin draußen hatte aber ihren ganzen Vorrat bereits an die Herren Offiziere verkauft. Nur ein paar dunkle Rosen waren ihr geblieben, nach denen der Jüngling begierig griff. Dann ging er, ohne sich zu beeilen, die heiße Stirn in der Nachtluft kühlend, eine ganze Weile um den Zirkus herum. Da ihm die folgenden Produktionen bis zu ihrem Wiederauftreten sehr gleichgültig waren. Als er dann seinen Sitz wieder eingenommen hatte, dauerte es nicht lange, so sprengte auf einem stolzen, kohlschwarzen Hengst, der einen weißen Stern an der Stirn hatte, die junge Fee wieder durch die Schranke herein. In so ganz anderer Gestalt, dass die Zuschauer unten, die meist aus geringeren Stadtleuten und bäuerlichen Marktbesuchern bestanden, sie nicht sogleich erkannten, während ihre militärische Leibgarde sie mit erhöhter Begeisterung empfing. Sie trug ein eng anschließendes dunkelgrünes Reitkleid, die Haare nicht mehr frei flatternd, sondern in einem schweren Knoten im Nacken aufgesteckt, auf dem kleinen Haupt einen glänzenden Zylinderhut mit einem grauen Schleierchen umsäumt. Langsam, ihren Verehrern gnädig zunickend, begann sie dann ihren Umritt mit einem leichten Gartenschlag, einem Zügelruck oder einem leisen Schnalzen der Zunge das feurige Tier nach ihrem Willen lenkend. Auch jetzt hing das Auge des jungen Dichters wie gebannt an ihrer Gestalt, obwohl ihm die Geheimnisse der hohen Schule, die den Leutnants das helle Entzücken bereiteten, durchaus fremd waren. Als sie aber endlich ihre sämtlichen Künste gezeigt und mit der Reitpeitsche salutierend wieder hinausgesprengt war, mischte er seine Stimme in den tobenden Ruf der Menge und war überglücklich, dass es ihm gelang, da sie gelassen wieder hereinritt, seine beiden Rosen so geschickt zu werfen, dass die eine gerade an ihrer Brust, die andere vor ihr auf den Sattelknauf fiel. Sie warf in die Loge, aus der dieser bescheidene Gruß gekommen war, einen leuchtenden Blick, neigte leise den Kopf und lenkte dann das schaumbedeckte Tier durch die Schranke zurück. Dem glücklichen Hans war zumut, als wäre ihm ein Funke aus diesen schwarzen Augen geradewegs ins Herz gefahren. In einer seltsamen Betäubung blieb er auf seinem Sitz, die Wimpern eingedrückt, von Zeit zu Zeit beklommen seufzend, immer das reizende junge Wesen vor seinem inneren Auge. Was da unten noch vorging, würdigte er keines Blicks. Dilibab, sagte er vor sich hin, er entsann sich, dass dies der Name der ungarischen Fee Morgane ist. Ein dichterisches Motiv, dieses Erlebnis mit jener Mythe zusammenzufügen, dämmerte in ihm auf. Eben wollte er sich erheben, um draußen im Freien den Traum weiterzuspinnen, da öffnete sich leise die Tür seiner Loge und mit einem kurzen Gruß trat sie selbst zu ihm ein, noch in dem Reitanzug, wie sie eben die hohe Schule geritten hatte. Er war aufgesprungen mit heftigen Herzklopfen, das ihn kein Wort hervorbringen ließ. Sie deutete aber ihm freundlich zunickend mit einer Gebärde an, dass er sich nicht stören lassen solle, und setzte sich auf einen Stuhl in der zweiten Reihe, ein wenig hinter ihm. Auch er schob seinen Stuhl zurück und fand so viel Atem, ein Wort des Entzückens über ihr Auftreten zu stammeln. Hier in nächster Nähe erschien sie ihm noch viel schöner, so zart ihre etwas gelbliche Haut, die langen schwarzen Wimpern leicht am Rande umgebogen, ein ganz leiser Anflug von feinen Härchen an ihrer Oberlippe. Und wie ihre Zähne glänzten, als sie jetzt zu sprechen anfing. Ob er auch ein Liebhaber und Kenner von Pferden sei? Nein. Was er denn sei? Ein Dichter? Dergleichen seien ihr schon öfter vorgekommen, aber sie hätten alle kümmerlich ausgeschaut. Und er sei ein so schmucker junger Mann. Ob er auch ein Gedicht auf sie machen und in die Zeitung setzen wolle? Nein, von ihm verlange sie das gar nicht. Er gefalle ihr auch ohne schön gereimte Worte. Er habe so was von Besonderes in seinem Wesen. Das habe sie gleich weggehabt, als er ihr die Rosen zugeworfen, und sie habe sich vorgesetzt, seine Bekanntschaft zu machen. Denn sie werde so gelangweilt von den anderen Anbetern da unten, die immer nur dieselben überschwänglichen Redensarten vorbrächten, während sie, er solle nicht denken, dass sie immer vergnügt sei. Das sagte sie mit einem tiefen Seufzer, und ihre feinen schwarzen Brauen zogen sich finster zusammen. Nein, außer wenn sie auf ihrem Almanso reite, fühle sie sich unglücklicher als ein Mensch ahne. da sie keinen wahren Freund habe. Und der Ruhm, bah, der Ruhm!« Er ließ sie reden, ohne sie zu unterbrechen, hingerissen von der eigenen Manier und dem fremdartigen Akzent, in dem sie alles vorbrachte, und mehr noch von dem Vertrauen, das sie ihm gleich in der ersten Viertelstunde schenkte, wie einem alten Freunde. Sie blickte dabei aufmerksam, trotz ihrer Melancholie, in den Zirkus hinab und ließ zuweilen ein tadelndes oder anerkennendes Wort fallen, je nachdem ihre Kollegen es verdienen mochten. Endlich stand sie auf. »Sie werden bis zu Ende bleiben, ich aber bin müde und möchte nach Hause. Gute Nacht.« Eifrig erklärte er, auch er habe von dem Schauspiel genug und es würde ihm eine hohe Freude und Ehre sein, wenn sie ihm erlaube, sie zu begleiten. »Wie Sie wollen«, sagte sie, »es ist übrigens nicht weit, aber kommen Sie schnell, ehe die geschniegelten Gecken da unten merken, dass ich mich zurückziehe.« Sie schlüpften eine enge, dunkle Holzstiege hinab und traten ins Freie. »Wie schön die Sterne funkeln«, sagte sie, indem sie sich ungezwungen an seinen Arm hing. »Wenn ich die große Bärin sehe, denke ich immer an den Himmel über meiner Heimat. Ich bin nämlich in einer Hütte auf der Puschta geboren. Mein Vater hatte eine kleine Schafherde und ein paar Pferde. Schon als winzig kleines Mädel ritt ich über die weite Heide ohne Sattel und Zaum. Das war meine einzige Freude, denn im Übrigen hatte ich wenig gute Tage, da meine Mutter krank war. Der Vater hatte sie einmal im Rausch so hart geschlagen, dass sie nie wieder ganz gesund wurde. Da musste ich alle schwere Arbeit im Hause tun. Und endlich, ich war 14 Jahre, hielt ich's nicht mehr aus und entfloh mit einem jungen Zigeuner. Wir beide auf den Pferd meines Vaters, so konnte er uns nicht einholen. Denken Sie sonst nichts Schlimmes von mir. Ich liebte meinen Gefährten nicht. In der Stadt ersah ich mir bald die Gelegenheit, ihm zu entwischen. Dann nahm eine gute Frau mich in ihr Haus zu ihren kleinen Kindern. Bis mir auch das langweilig wurde und als eines Tages eine Reitergesellschaft in die Stadt kam, lief ich aus dem Dienst weg und dachte, ich käme in den Himmel, wie ich zum ersten Mal wieder auf ein Pferd kam. Nun, seitdem bin ich dabei geblieben. Es ist mit unserer Kunst wie mit allem, was Menschen tun, viel Weh und wenig Wonne. Ich weiß nicht, ob es mit den Dichtern besser steht. Sie schauen auch nicht gerade sehr lustig aus ihren hübschen Augen. Ende von Abschnitt 3.